Als Geophysiker und Astronaut Alexander Gerst vor gut 2 Wochen wieder sicher auf der Erde landete, nach seinem monatelangen Weltallflug, sagte er den Medien unter anderem: Was man tatsächlich da oben nicht sieht, sind Grenzen. Das ist das, was einen da oben am meisten erstaunt, weil man aus dem Atlas an Ländergrenzen gewöhnt ist. Wenn man da oben auf der Raumstation schwebt und runterschaut auf den kleinen blauen Planeten, und wenn man dann sieht, wie viel Schwarz da herum ist, dann wirkt es grotesk, dass sich Menschen bekriegen oder Wälder abbrennen, die wir zum Überleben brauchen. Ja, danke Sabine. Das darf ruhig ein bisschen Raum und Stille haben, um zu schwingen, diese Worte. Ja, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, der Redaktion Grundtour Impuls Grundeinkommen auf LoRa München. Und der Titel unserer Sendung lautet Wege zur Gemeinschaft. Vielleicht der Untertitel Wege zum Grundeinkommen. Das ist eine Weiterführung unserer letzten Sendung vom Oktober, die den Titel hatte Gemeinschaft und Grundeinkommen. Wir hatten viel Resonanz und Anregungen von Hörerinnen und Hörern bekommen gehabt, wo wir dann gespürt haben, dass dieses Thema noch gar nicht erschöpfend genug gewesen ist und dass es noch viel gibt, was wir hier betrachten und hinzufügen wollen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir Ihnen heute hier noch eine weitere Bereicherung hier bereitstellen können. Heute im Studio sind Sabine Heißner und natürlich der Jürgen Greiner, den Sie schon die ganze Zeit hören. Und in der Felix betrachtet uns die Technik. Nein, in der Technik begleitet uns der Felix Jakowitz. Danke, Felix. Wir hatten Aufzeichnungen mit Gesprächen durchgeführt gehabt. Und zwar, unsere Gesprächspartner sind die Juliane Czernohorski-Lücke und Bernhard Meisel. Ja, danke. Ja, und ich bin mal gespannt, was heute alles so passieren wird. Auf jeden Fall lassen Sie uns jetzt erstmal ein bisschen träumen. Und zwar Maybe One Day von Guillaume. Thank you. So, in unserem ersten Teil erzählen uns Juliane Czernohorske-Lücke und Bernhard Meisel ihr Verständnis, ihre Sicht auf das Thema Gemeinschaft. Bernhard wählt als erster die Betrachtung aus der individuellen Sicht heraus und Juliane aus der systemischen. Bitte. Als ich eure Sendung gehört habe, da hatte ich ein sonderbares Gefühl, weil mich dieses Thema sehr berührt hat. In einer Gruppe überlege ich mir zurzeit, wie nehme ich diese Gruppe wahr, wie nimmt sich diese Gruppe wahr, und ein paar diffuse Bemerkungen zu der Gruppe stehen im Raum und ich versuche, das herunterzubrechen auf einfachere Erklärungen. Und ich habe mir gedacht, was ist das Einfachste, was Menschen in der Kommunikation miteinander haben? Das ist genau die Zweierbeziehung. Und da habe ich mir noch mal überlegt, ist die Summe der Zweierbeziehungen, entsteht daraus Gruppe, Gemeinschaft? Ich glaube auch, dass der Mensch das sehr gut in einer Gruppe wahrnehmen kann, was sich in den unterschiedlichen Zweierbeziehungen abspielt. Also ich sehe mit der Person, mit der Person und mit der Person bin ich in der Beziehung, aber ich nehme auch in der Gruppe wahr, diese eine Person, die mit der anderen Person in irgendeinem Kontakt steht, das sind so Informationen, die einfach so bei uns laufen. Ich denke mir, dass der Mensch da allgemein in der Gruppe oder in der Gemeinschaft geschult ist. Wenn ich jetzt aber mir sage, wie geht's der Gruppe, dann ist das für mich so eine Frage, die mir sehr abstrakt vorkommt, weil ich dann immer wieder sage, okay, mir geht's in der Gruppe mit dieser Person so und mit dieser Person so. Und deswegen komme ich auf diese Summe der Zweierbeziehungen, so definiere ich Gemeinschaft. Man kann natürlich sagen, dass da noch mehr dabei ist, dass die Summe mehr ist als die vielen Einzelbeziehungen, aber das wäre vielleicht zu erörtern jetzt. Das ist für mich jetzt so dieser Aufhänger, wo ich versuche, etwas zu verstehen. Es ist vielleicht so ein bisschen Anatomie, aber ich versuche mir, komplizierte Vorgänge zu erklären, indem ich mir diese Vorgänge in etwas Reales, in etwas für mich Fassbares zerlege. So kann ich das sagen. Und ich glaube auch, dass ich das genauso in den Gruppen suche. In einer Gruppe, wo ich mich wohlfühle, habe ich trotzdem das Bedürfnis, ich möchte gern mit der Person nochmal extra sprechen oder einen Spaziergang machen in der Natur und habe eigentlich auch den Wunsch, mit jeder Person aus dieser Gruppe in einer Zweierbeziehung zu sein, weil ich glaube, das tut mir gut, das tut der anderen Person gut und das tut auch der Gruppe gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr spannend ist, wenn in einer Gruppe jede Person mit jeder diese Zweierbeziehung nochmal extra pflegt, dann wird sich die Gruppe auch anders entwickeln. Oder die Gemeinschaft, sage ich mal. Nicht eine Gruppe, sondern das Gemeinschaftliche wird sich mehr entwickeln. Also das Wertvolle an der Aufstellungsarbeit finde ich, dass sie uns wirklich bewusst macht, wie stark wir miteinander verbunden sind, ohne dass wir das in manchen Bereichen vielleicht ahnen. Um das zu verdeutlichen, müsste ich auf das Gewissen eingehen. Und da halte ich mich an die Terminologie von Bert Hellinger. Und er spricht von drei verschiedenen Gewissen. Das erste ist das persönliche Gewissen. Und das ist ganz interessant, dass es eigentlich nur ein Indikator dafür ist, wie wir noch mit unserer Gruppe verbunden sind oder ob wir gegen Gesetzmäßigkeiten unserer Gruppe, der wir angehören, verstoßen, sei es die Familie oder eine Glaubensgemeinschaft oder was auch immer. Das heißt, dieses persönliche Gewissen unterliegt nicht einer Objektivität, was gut und was schlecht ist, sondern es orientiert sich lediglich daran, was von unserer Gemeinschaft gefordert wird. Und das ist auch der Grund, warum grauenvolle Taten, die Geschichte belegt es immer wieder oder auch die Gegenwart, mit einem guten Gewissen begangen werden können. Ein Kind ist auf dieses persönliche Gewissen angewiesen, denn es hat ihm das Überleben in der Gemeinschaft gesichert, dass es eben dazugehört und aufgenommen wird. Und dieses persönliche Gewissen führt aber auch immer zu Ausgrenzungen. Die gehören nicht dazu und wir gehören dazu. Das war das erste Gewissen, was ja noch sehr eingeschränkt ist. Als zweites gibt es das kollektive Gewissen. Und diese Wirkung des kollektiven Gewissens, die erfahren wir ganz massiv in der Aufstellungsarbeit. Das kollektive Gewissen, das basiert auf einer Gesetzmäßigkeit, dass ein System offenbar nicht duldet, wenn jemand ausgeschlossen wird. Unter System versteht man zum Beispiel eine Familie, das kann aber auch eine Firma sein, das kann ein größerer Zusammenhang sein. Und da macht man eben die interessante Erfahrung, dass wenn jemand ausgeschlossen wird, dass dann jemand anderer aus der Gruppe dieses Schicksal wieder aufgreift oder sich so verhält, als wäre er eigentlich der Ausgeschlossene. Oder dieses Verhalten dessen, der ausgeschlossen wurde, wieder hereinholt. Ganz einfaches Beispiel, die alleinerziehende Mutter, die vielleicht einiges auch mitgemacht hat und den Vater der Kinder nicht achtet und dann erlebt, wie der Sohn eigentlich immer mehr in diese Richtung des Vaters geht, als wenn seine Seele nicht duldet oder dieses übergeordnete kollektive Gewissen, dass jemand ausgegrenzt wird. Und in dem Moment, wo es der Mutter gelingt, den Vater auch wieder zu integrieren oder auch zu würdigen, in dem Moment ist auch der Sohn von dieser Rolle eigentlich befreit. Das ist was man immer wieder in Aufstellungen erleben kann, dass in Anführungsstrichen schwierige Kinder etwas aufgreifen, was eigentlich ausgegrenzt wird. Und das kollektive Gewissen ist da nicht begrenzt, dass es sich nur auf Lebende bezieht. Es kann auch eine Tante sein, die ausgeschlossen wurde oder nicht gewürdigt wurde und der man übel mitgespielt hat. Und dann wird diese Tante in der nachfolgenden Generation von einer Tochter wieder aufgegriffen. Und diese Tochter verhält sich dann vielleicht so, als wäre sie immer benachteiligt, obwohl man das gar nicht äußerlich festmachen kann an der gegenwärtigen Situation. Und es ist, als wenn sie eben von dem Schicksal, von dem kollektiven Gewissen wie in den Dienst genommen wird, dieses Gefühl wieder hineinzuholen ins System, bis hingeschaut wird. Und darauf basiert eigentlich die Aufstellungsarbeit im großen Teilen, dass eben der Blick auf das, was ausgeschlossen wurde, wieder gerichtet wird und in dem Moment, wo das integriert wird und in Liebe aufgenommen wird, dann sind die Menschen, die so ein Schicksal aufgreifen, unbewusst auch befreit und können zu ihrem eigenen kommen oder wiederfinden. Das war das zweite Gewissen, das kollektive Gewissen, was in der Aufstellungsarbeit eben eine große Rolle spielt, was aber eben auch immer noch auf die Gruppe beschränkt ist. Und das dritte Gewissen, das sogenannte geistige Gewissen, lässt diese Einschränkungen des persönlichen Gewissens und des kollektiven Gewissens hinter sich und öffnet den Blick für das Ganze. Für alles ist darin Raum, so wie es eben ist. Dieses Bewusstsein oder dieses geistige Gewissen, das kommt dann immer mehr in die Erfahrung, je bewusster man lebt. Man merkt dann sehr schnell, wenn man unruhig ist, wenn man erschöpft ist, wenn was unklar wird, wenn man Blockaden hat, dass das dann an der Zeit ist, sich mal wieder der Frage zuzuwenden, wem habe ich die Zuwendung, wem habe ich das Wohlwollen entzogen, wen habe ich ausgeschlossen. Thank you. Zuvor hörten Sie einen Auszug aus dem Stück Il Silenzio del Notte, zu Deutsch Die Stille der Nacht, und der Interpret hieß Gendai. Ja, du hast ein paar Gedanken zu dem, was wir bisher gehört haben von Bernhard und Juliane. Ich mag noch mal was zum Bernhard Meisel sagen. Er spricht hier von Zweierbeziehung und dass diese Zweierbeziehung sich auch multiplizieren kann. Ich erlebe das ja aktuell hier bei uns im Radio. Wir haben zwei paritätische Zweierbeziehungen, zwei Frauen und zwei Männer. Das merkt man zwar momentan nicht so, weil eine Frau sich ein wenig zurückgenommen hat und momentan der Jochen auch durch Krankheit bei uns fehlt. Ich wünsche ihm alles Gute von dieser Stelle aus, sodass wir eine Zweierbeziehung haben. Als ob es klingt so ein bisschen nach Systematik, was der Bernhard da angesprochen hat für mich. Zur Juliane mag ich gerne noch sagen, sie sprach. Da würde ich schon gerne noch dazu fügen, dass ich es schon auch wirklich wichtig finde, dass die Qualität der Zweierbeziehung, die Achtsamkeit auf das wirklich dieses Begegnen mit dem Menschen, mit dem Einzelnen, ihn wahrnehmen, ihn annehmen, auch eine wichtige Qualität ist, um auf der Basis überhaupt Gruppe aufbauen zu können. Gruppe ist für mein Verständnis mehr als Zweierbeziehungen, aber es ist wichtig, diese Zweierbeziehungen und die Qualität da drin. Jetzt zu Juliane noch. Naja, also Gruppen können ja auch irgendwie so ungerade Zahlen haben. Es gibt ja auch Elfergruppen oder sowas. Ich wollte zu Juliane gerne noch sagen, sie hat so explizit bei den Alleinerziehenden die Frau angesprochen und dass man dann später den Mann integrieren kann nach Möglichkeit. Das wollte ich noch mal sagen. Es gibt auch sehr viele alleinerziehende Männer. Da würde ich dann auch sagen, dass dann später die Frau oder die Mütter dann in dieses System wieder hineingeholt werden sollten sogar. Das ist sehr, sehr heilend. Ich habe das selber erlebt und ja, ich kann das ja unterstreichen. Ja, es geht letztendlich ja darum, dass es immer ein komplettes System ist und das wird eben in der Aufstellungsarbeit eben sichtbar. Daraus berichtete uns Juliane und es ist eben die Summe der Teile und da führt auch Juliane jetzt weiter gleich im Folgenden, indem dass sie das ganze System Gesellschaft betrachtet und die Thematik des Grundeinkommens hier hinzufügt. Und Bernhard wird dann etwas tiefer noch in das Thema der Entwicklung von Gemeinschaft eben dann einsteigen. Hören wir den Beitrag von Juliane und Bernhard. Das kollektive Gewissen steht für mich in engem Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, denn der Wunsch nach dem bedingungslosen Grundeinkommen resultiert ja daraus, dass ein großes Bedürfnis ist, doch alle Menschen mit ins Boot zu holen. Durch unser System werden ja ganz viele ausgegrenzt, die dann letztlich auch gefangen sind in ihren Bedürfnissen, die sie nicht ausleben können. Und die auch gegängelt werden zum Teil von unserem System. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass das kollektive Gewissen eigentlich nicht duldet, wenn jemand ausgeschlossen wird. Und jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn man dieser Erfahrung folgt, dann müsste es ja in unserer Gesellschaft eine Gruppe geben, eine große Gruppe eigentlich, die das, was ein Hartz-IV-Empfänger erfährt, auf eine Art wieder in das Blickfeld rückt, in das System hineinholt, auch wenn man das so ausgegrenzt hat. Und genau in der Schicht, die Top ist, die Geld verdient, die viel arbeitet, die da voll im Geschehen drin ist, also all das, was man eigentlich so einem Hartz-IV-Empfänger abspricht, Und wenn man da den Blick auf diese andere Gruppe eben lenkt, dann fällt doch auf, dass wir eigentlich ein Riesenproblem haben mit Burnout. Und Burnout weist für mich da durchaus eine Parallele auf, nämlich Burnout hängt damit zusammen, dass ich mich dann auch nicht mehr selbst bestimmen kann. Ich fühle mich nur noch in so einer Mühle drin, wo ich immer weitermachen kann, wo ich keinen Freiraum erhalte, wirklich mal innezuhalten, was zu tun, was mich interessiert, was mein Menschsein ausmacht. Es gibt ja diesen Spruch von irgendeinem Manager, eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Ja, und wenn ich das jetzt wieder zusammenbringe mit dem Hartz-IV-Empfänger, der diese Gängelung, dieses nicht in seine Kraft kommen, in seine Verwirklichung kommen, durch eine Verhinderung oder Behinderung auch auf materieller Ebene hat. Und dann andererseits den Burnout-Menschen anschaue, der auch nicht zu diesem Ziel kommt, des umfassenden Menschseins, des menschlich sein Könnens, dann sehe ich da also einen ganz klaren Zusammenhang. Ja. Der Burnout-Mensch, weil er auch nicht die Kraft hat, nicht den Freiraum mehr sich schaffen kann. Und der Hartz-IV-Empfänger, der auch nicht diese Kraft und diesen Freiraum oft hat, weil es die äußeren Bedingungen bei ihm verhindern. Und wenn ich mir dann dieses bedingungslose Grundeinkommen anschaue, dann sehe ich da ein großes Potenzial, diesem Ausschluss entgegenzuwirken und eben dieses, das, was das kollektive Gewissen offenbar einfordert, wirklich zu heilen, indem eben allen so eine Grundlage gegeben wird, die diese Teilhabe auf einer stressfreien Basis ermöglicht, sodass ich überhaupt dazukommen kann, mich als Mensch frei zu entfalten und zu entwickeln. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich teile dem anderen oder der anderen meine Gedanken mit und ich nehme die andere Person wahr und höre zu. Und es ist ein Austausch, der die Möglichkeit beinhaltet, auch tief miteinander ins Gespräch zu kommen, so dass ich wirklich berührt bin durch dieses Gespräch. Es kann auch in der Gruppe passieren, wenn die Gruppe bereit ist, Einzelne zu Wort kommen zu lassen und wirklich wahrzunehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Gruppen die Bereitschaft zuzuhören geringer ist und vielleicht dann schon der nächste Einwurf im Kopf ist, wann kann ich mal was sagen? Und das ist etwas, was verständlich ist. Ich möchte mich einbringen, ich möchte zuhören, aber es ist ja weniger entspannend. Es hat schon diese Gruppendynamik derjenigen, die es schaffen, viel zu reden, und es gibt diejenigen, die gerne viel zuhören. Und dann gibt es aber vielleicht auch welche, die gerne auch reden würden, aber keine Chance dazu haben. Und so entwickelt sich aus dieser Gruppe ein unruhiger Haufen, ja, der das Gegenteil von Geben und Nehmen ist, sage ich jetzt mal. Wir entwickeln die Gemeinschaft, indem wir uns dadurch entwickeln, dass wir immer wieder Gemeinschaft suchen und die Erfahrungen sammeln mit Menschen, die wir bisher noch nicht kannten, indem wir mit denen in Beziehung treten. Also ich merke es zum Beispiel, so schön es ist, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder dieselben Leute zu sehen. Aber ich genieße es mal. Durch Zufall in der U-Bahn bin ich kürzlich mit einem Afrikaner aus Eritrea ins Gespräch gekommen. Ja, das war für mich sehr exotisch, für ihn auch. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten. Unser beider Englisch war so an der Grenze, ja. Aber es war gut. Und wir sind zusammen bis zum Hauptbahnhof gefahren und wir haben uns dann eine gute Zeit gewünscht, beide, ja. Und das war einfach mal, das erweitert den Horizont, das erweitert, und man kriegt wieder ein anderes Gefühl für Gemeinschaft, als wenn ich jetzt sehe, hoppla, da, was passieren da in Afrika für Katastrophen und was passiert an den europäischen Außengrenzen. Ja. Ja, bei Juliane finde ich sehr interessant, dass sie Gruppe oder Gemeinschaft, dass hier eine Parallele zu dem Thema Gruppe aufgebaut wird. Und Gemeinschaft ist immer, hat etwas mit Gruppe zu tun, in dahingehend, dass es eine Gruppe von Menschen ist und manche gehören dazu, aber nicht alle. Und es gibt immer einen Teil von Menschen, die eben nicht zu einer Gruppe gehören, die vielleicht zu einer anderen Gruppe gehören. Und das hat eben systemisch dann entsprechende Auswirkungen, dass eben die nicht integrierte Gruppe eine Einwirkung oder Auswirkung oder einen Ausdruck in der Gruppe dann zutage fördert. Ich habe dann noch einen ganz anderen Gedanken dazu, wenn sie davon spricht, von von diesem Gewissen, von diesem Systemischen, dann bemerke ich in Ihrem jetzigen Beitrag, dass wir die Intention oder den Gedanken, den ich in mir trage, zum Beispiel zum Grundeinkommen, den muss ich mit dir ja gar nicht besprechen, sondern ich treffe dann eben auf jemanden, dem ich der in dieser, ja, in diesem Raum lebt und der dann mit mir irgendwann mal ganz zwanglos über das Grundeinkommen sprechen kann. Also das heißt für mich, diese, ich sag jetzt mal Wellen, die Wellen, die ich denke, die werden einfach weitergetragen und jetzt nicht nur in eine Gruppe vielleicht auch, sondern eben auch an die Einzelnen, sodass wir dann eine Riesengruppe bilden können oder eben auch eine Gemeinschaft. Ja, das schließt sich für mich sehr dann an zu den Gedanken, die ich zu Bernhard hatte, dass er das Teilen als eine Bereicherung, als etwas Inspirierendes und Faszinierendes empfindet. Dieses sich mitteilen, mit jemand anderes in Begegnung zu kommen. Und auf der anderen Seite hat er natürlich auch das Thema der Probleme in Gruppen angesprochen, dass eben in Gruppen sehr schnell es um Rangeleien, um sich durchsetzen oder sowas geht. Und eigentlich, sobald wir mehr als zwei Leute sind, dann brauchen wir ja, Vereinbarungen, Regeln. Gesetz ist vielleicht ein bisschen heftig. Oder einfach eine Form von Kultur. Und da verbindet sich für mich jetzt zu dem, was du gerade, Sabine, gesagt hast. Für mich ist dann eben Grundeinkommen eine Kultur, ein Einfluss auf die Kultur, wie wir einander begegnen können. Also ein Grundverständnis, jetzt eine Vereinbarung, dass du sein kannst, wie ich auch. Und das hat eine Auswirkung dann auch in das Miteinander umgehen. Ich würde mich ja wundern, nicht gerade groß wundern, wollte ich eigentlich sagen, wenn der Bernhard irgendwie 2 Tage oder 3 Tage vorher, bevor er den Eritrea traf in der U-Bahn, eben über Afrika oder Nordafrika nachdachte und vielleicht sogar über diese ganzen Flüchtlinge nachdachte, sodass ihm dieser Mensch dann auch begegnen durfte und er auch mit ihm wirklich in Kontakt treten konnte. Und er hatte jetzt mal keine Auseinandersetzung, aber es gibt ein riesen Auseinandersetzungspotenzial eben in der Welt über diese Flüchtlinge. Für mich ist das... Ja, weil wir immer Gruppe oder Gemeinschaft als etwas Abgeschlossenes, Definiertes, ein Innen und ein Außen, also etwas, das hat was wie mit dem Ei zu tun. Ein Innenteil und ein Außenteil. Wenn ich mir denn aber Alexander Gerst anhöre, gibt es keine Grenzen. Und dann sehe ich uns schon als Weltengemeinschaft. Bisschen weit gegriffen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Aber das ist der Kern, den er ausdrücken wollte, ja. Ja, genau. Und ich finde das ganz wunderbar. Mir macht es sehr viel Freude, darüber auch sprechen zu dürfen. So, dann haben wir noch einen dritten Teil, der... unsere Aufzeichnungen mit Juliane und Bernhard. Und zuerst wird Bernhard darüber sprechen, was uns verbindet und wie das, wie Gemeinschaft sich bilden kann und was da förderlich ist. Und zum anderen, Juliane stellt noch aus ihrer systemischen Betrachtung heraus Gedanken an zu dem, wo wir im Moment in dem Potenzial von Gemeinschaftsbildung, wo wir da im Moment so ungefähr stehen. Es gibt so Faktoren, die führen uns zusammen und es gibt Faktoren, die uns trennen. Und das, was uns verbindet, das ist, dass wir alle Menschen sind, die lieben, lachen und trauern können, die gewisse Bedürfnisse haben, die jeder Mensch hat. Und das verbindet uns. Dann gibt es Ungleichheit in den Lebenslagen. Es gibt Reichtum, Armut, das trennt uns. Es gibt dann noch etwas, da will ich jetzt etwas vorsichtig sein, ich will niemanden verletzen, aber ich sag mal, ich nenne den Katholizismus, den Protestantismus, den Islam, Judentum und ich nenne es mal ganz vorsichtig, bei allem Respekt nach einer Suche, ich nenne es Folklore. Und wenn wir das als Folklore sehen können, was wir so vor uns hertragen und darüber lachen können, okay, das ist halt, das eine ist so, das andere ist so, dann verbindet uns das auch wieder als Gemeinschaft. Dann können wir, wenn ich mich mit einem Moslem unterhalte und sage, irgendwie spüre ich, da ist schon noch ein bisschen mehr als das, was so in der Welt ist, aber ich suche und ich habe noch nicht wirklich gefunden. Und diese Person bestätigt mir, dass es ihm auch so geht, dann bin ich vollkommen eins mit der Person. Dann ist mir die auch überhaupt nicht mehr fremd, ganz egal, was da noch an Folklore uns beide angeblich trennt. Was die Gemeinschaftsbildung anbelangt, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir uns gesellschaftlich da in der Phase der Pubertät bewegen. Wir scheinen bestimmten Gemeinschaften entwachsen zu sein. Sie sind uns zu eng. Familie wird als problematisch erlebt. Aber trotzdem ist noch nicht so das Neue da, dass es so greifbar ist, was das Zukünftige sein könnte. Ja, und das umschreibt für mich eigentlich diese Phase der Pubertät und ich finde es eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, in dieser Phase der Gesellschaft auch zu sein, wo es eben darum geht, ja, selbstgewählte Gemeinschaften auch zu entwickeln, die nicht mehr auf so einen ganz beengten Kern wie die Familie ausgerichtet sind. Und ich freue mich da auf die Jugend als nächste Phase, voll Idealismus, voll Kraft und Energie, da in dieses Potenzial, was in Gemeinschaften veranlagt ist, noch hineinzukommen. Aber dazu brauchen wir, glaube ich, auch noch einen neuen Gemeinschaftsbegriff, weil es nicht darum gehen kann, in diese alten Gemeinschaften zurückzufallen mit Zwängen, die keinen Raum für das Individuum lassen. Ich glaube, dass es da einfach um eine neue Form geht. Und die Frage ist natürlich auch, wie werde ich gemeinschaftsfähig? Und da mache ich die Beobachtung bei der Aufstellungsarbeit, dass es ja vermessen ist zu glauben, dass man in eine Freiheit kommt, die einen natürlich auch gemeinschaftsfähig macht, wenn man seine Wunden nicht gelöst hat, die aus dieser ersten gegebenen Gemeinschaft, in die man hineingeboren ist, eigentlich bei den meisten doch vorhanden sind. Und da finde ich die Aussage von Bert Hellinger interessant, dass die Gruppe für die Gemeinschaft steht. Und viele Menschen machen die Beobachtung, dass sie sich in Gruppen eigentlich nicht wohlfühlen, nie so richtig ganz ihren Platz finden. Sei es, wenn sie in irgendeine Fortbildung gehen oder in einem Verein sind, dass sie sich nie in einer Gruppe so richtig wohl und sicher oder geborgen oder ihren Platz haben oder selbstverständlich fühlen. Und wenn man das in Zusammenhang zum Beispiel bringt dann mit der Mutter, die für die Gruppe steht, dann kann man das schon auch als Hinweis sehen, dass da einfach noch was nicht geheilt ist. Und da macht es dann Sinn, das eben auch aufzugreifen und sei es durch eine Aufstellungsarbeit, die das einfach ganz schön ans Licht bringt und sich mit dieser Vergangenheit auszusöhnen, so dass man eben auch in eine Gruppe gehen kann ohne Projektionen, sodass eine Gruppe eben auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden kann, indem eben schon Themen so bearbeitet wurden, dass es eine freie Entwicklung innerhalb einer Gruppe möglich macht. Was Gruppe und Aufstellungsarbeit betrifft, da ist ja das Besondere, dass die Aufstellungsarbeit eben nicht nur in Einzelaufstellungen stattfindet, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sondern auch in Gruppen. Und viele haben dann Sorgen, mein Gott, wenn ich da mit meinem Problem und das ist mir peinlich. Aber die Aufstellungsarbeit kommt so schnell zu so einem wesentlichen Punkt. Und das kennt man aus anderen Situationen, wenn man plötzlich an was Wesentliches, an die Essenz rankommt, dann verliert sich so viel oberflächliches Geplänkel oder Beurteilungen. Und das ist halt auch das Besondere bei der Aufstellungsarbeit, dass man innerhalb der Gruppe dieses angenommen Sein erfährt mit seinem Thema und man sieht, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat und dass man eben eine Schulung der Empathie eigentlich durchläuft, weil man ja als Stellvertreter in so einer Aufstellung auch in diese anderen Perspektiven hineingeht. Und es ist auch immer schön zu erleben, wenn zum Beispiel ein Einzelkind dann in so einer Geschwisterreihe drinsteht und merkt, wie sich das anfühlt, wenn da noch ein paar neben einem stehen, die genauso dazugehören. Also ich denke, die Aufstellungsarbeit, die macht uns auch fähig für Gemeinschaftsbildung, weil wir dann einfach wahrnehmen, wie sehr wir doch miteinander verbunden sind und wie stark sich das auswirkt, wenn uns das nicht gelingt, wohlwollend und integrierend für die anderen mitzuwirken. Wir hatten jetzt den Titel von Kai Engel und der hieß Transcending Heaven. Das war ein Auszug aus diesem Stück. Ja, Bernhard hat sehr interessant über das Thema gesprochen, dass in der Begegnung es Störungen geben kann, so würde ich zumindest in meine Worte fassen, durch Individualität, durch Kultur, durch Werte. Und dass wenn natürlich dieses in eine bestimmte geschlossene Form zusammenkommt, dass dann natürlich, wenn Leute auf ihren Standpunkt, auf ihren Glauben, auf ihre Weltanschauung bestehen und das als die einzig gültige Perspektive sehen, dass dann Kommunikation, dass dann Begegnung und Gemeinschaft nicht funktionieren. Und das ist letztendlich dann wichtig, dass eine Offenheit dann besteht an der Stelle. Die Juliane hat unter anderem von Heilung gesprochen, von Freiheit und vor allen Dingen von Mutter. Das war ein bisschen eingegrenzt. Als ich das erste Mal hörte, habe ich gedacht, das ist die Mutter Erde. Wie denke ich denn eigentlich über unsere Mutter Erde? Ist sie mir wichtig, ist sie mir unwichtig? Wird es überhaupt gelehrt, Mutter Erde, als Mutter Erde in dem Sinne von weiblich, nährend, gebärend und so weiter. Ich würde gerne in dieser systemischen Welt sehe ich das Gesamte. Also ich sehe dieses gesamte Mutter Erde und darüber hinaus kann ich eigentlich auch noch mal ein bisschen blicken, was ist denn eigentlich noch da draußen. Diese Heilung von diesen Wunden heilen, da muss ich sehr bei mir bleiben. Ich muss es auch wirklich mir wünschen, dass ich in irgendeiner Wunde geheilt werde. Und es ist ja nicht nur meine Wunde. Es ist die Wunde vom Jürgen, die mich wahrscheinlich auch irgendwann berührt. Oder es sind die Wunden von der nächsten Gruppe oder der Gemeinschaft. Die nächste Wunde könnte vielleicht sogar hier beim Felix sein. Ich weiß es ja nicht genau. Aber sie wird sich mir offenbaren in irgendeiner Form. Und das kann ich heilen über systemische Arbeit. Ja, ich denke mal, da gibt es eigentlich auch zwei Betrachtungen, zwei Themen im Zusammenhang mit den Wunden und Heilen. Das eine sind natürlich Wunden aus der Vergangenheit und zum anderen ist es natürlich auch das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit darüber, dass wir uns immer wieder unwollend, aber unachtsam eigentlich Wunden zufügen. Und für Gemeinschaftsfähigkeit ist natürlich auch förderlich, je mehr wir Achtsamkeit und Bewusstsein entwickeln, was beim anderen verletzend sein kann. Und ich denke, wenn wir jetzt gerade die Probleme in der Welt da hineinblicken, die jetzt insbesondere sich im islamischen Bereich ausdrücken, ich denke an Boko Haram oder an IS und an die zunehmende Radikalisierung von Salafisten, die uns von den Medien mitgeteilt werden, dann ist schon irgendwie die Frage, Moment mal, warum passiert das eigentlich? Was haben wir getan oder auch nicht getan? Was haben wir versäumt? Was hätten wir anders tun können, dass diese Menschen sich als Teil unserer Gemeinschaft hätten wahrnehmen und fühlen können, dass sie sich vielleicht nicht verletzt gefühlt hätten in unserer Gemeinschaft und eine andere Gemeinschaft gesucht haben, die eben in einen Widerstand, in eine Auseinandersetzung, in einen Konflikt mit unseren Gemeinschaften tritt? Also ich würde das mal nicht so als Pflicht sehen, diese Gemeinschaft. Und was haben wir jemandem angetan? Das klang mir gerade so sehr nach Pflicht. Nein, das wollte ich wollte es eigentlich als Erweckung oder als Perspektive zu öffnen, einladen dazu. Danke für deinen Hinweis. Ja, genau. Und ja. Ich glaube, ich muss ganz bei mir bleiben. Also ich muss ganz intensiv in meiner eigenen Objektivität bleiben. Ich darf mir keine andere anschauen. Nur dann kann ich in meinen Augen auch etwas Positives in die Welt bringen. Und was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn ich das nur denke, das trägt sich wie eine Welle weiter. Es kann gut sein, dass wir, jetzt komme ich doch nochmal auf den Jürgen ein bisschen zurück, wirklich so als dieser sogenannte kapitalistische Westen einfach den anderen nicht zugehört haben. Dann schlägt so quasi das Universum zurück, wie der schöne Filmtitel ja mal hieß. Das kann ich aber jetzt in diesem Moment ändern, indem ich das alles in Liebe annehme und es in mir, nur in mir drin transformiere. Und dann geht es schon, ja, doch für mich sehr positiv weiter. Was ich gerne noch zu den ganzen Beiträgen hinzufügen würde, ist, die beiden Beiträge von Juliane und Bernhard scheinen ja sehr unterschiedliche Perspektiven zu sein und sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, was Gemeinschaft ist und was sich da hinzufügt oder wie das funktioniert. Und mir ist wichtig, hier auch zu vermitteln oder anzumerken, dass es eben nicht entweder oder gibt, dass weder Bernhard noch Juliane Recht haben, sondern dass beide Recht haben, nicht ein entweder oder. Dass es einfach verschiedene Facetten sind und dass es die Fähigkeit und die Aufgabe ist, eben beide Perspektiven auch wahrzunehmen und das zu machen. Ein weiterer Aspekt ist für mich dann auch nochmal das Thema, wie wir Gemeinschaft sehen, dass wir uns dazu entwickeln, dass wir die Gemeinschaft nicht nur mit Menschen wahrnehmen, sondern dass wir, weil das mit Menschen hat es immer mit Gruppe und der ist dabei und der ist nicht dabei, sondern dass wir auf eine abstraktere, höhere Ebene schaffen zu kommen. Das könnte das sein, was Juliane angesprochen hat, dass wir auf eine Gemeinschaft mit der Menschheit kommen. Und das heißt, das ist so eine große Teil, dass eben hier jeder drin ist, nicht nur die Gegenwart, sondern auch Menschen aus der Vergangenheit und Menschen der Zukunft. Die Menschheit ist eine viel größere Sache und die ist ein Stück weit das, was sich für oder mit und zum Grundeinkommen dann auch entwickeln darf. Dazu passt dann mal die nächste Musik, was der Jürgen gerade erzählt hat. Nämlich der Titel ist Looking at the Stars und die Interpretin ist Esther Garcia. Thank you. Die systemische Arbeit hat der Jürgen, schon angedeutet, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich habe am Sonntagabend in der Sendung von Günther Jauch Frau Krone-Schmalz zugehört und ich war extrem begeistert, weil sie war effektiv die Einzige aus dieser Gruppe, die gesagt hat, und, ihr Lieben, was haben wir denn getan zu dem und dem und dem? Wo ist denn das Potenzial, was ich dort hineingebe in dieses und jenes? Es ging um den Ukraine-Konflikt, der ist wirklich in der Gegenwart jetzt gerade. Aber was bringt er uns in der Zukunft? Er bringt uns nicht in der Zukunft, indem ich stehen bleibe und immer wieder die gleichen Gedanken und die Formulierungen wiederhole, sondern was habe ich denn dazu getan? Wo gehe ich denn hin? Wie kann ich denn das für mich lösen? Und ich empfand die Frau Krone-Schmalz an dem Abend extrem in unserer Sendung heute Abend. Also nur so als Beispiel natürlich. Einladen, na das wäre ein bisschen... Genau. Es hat mich elektrisiert, dass es genügend Menschen gibt, ganz offensichtlich in dieser Welt, die, was ich denn so meine, so denken wie ich. Was mache ich in einer ganz bestimmten Situation? Wozu trage ich denn in dieser Situation bei? Verstärkend oder bereinigend? Eben in beide Richtungen. Zum einen mal bewusst machen, was ich tue und zum anderen, was ich tun könnte. Und das ist eine ganz andere Dimension. Und ich denke, eben beide Perspektiven sind wichtig. Sowohl die Perspektive von Bernhard, der sagt, es ist wichtig, die Beziehung mit jemand anderem Menschen konkret zu gestalten, konkret zu leben, konkret mit Leben zu erfüllen und da auch eine Qualität hineinzulegen. Und es ist gleichzeitig wichtig, eben auch auf dieses System zu schauen und die Erfahrungen, die man da hat, ich möchte jetzt hier nicht von Gesetzmäßigkeiten oder Regelmäßigkeiten sprechen, sondern Erfahrungen, die wir haben, dass etwas, was ausgeschlossen ist, sich in einer Form irgendwo hineinbringt, hineindrängt, dass wir das auch irgendwo wahrnehmen, denn das ist wirklich etwas, wo wir mehr dann daraus gestalten können. Die Juliane sprach auch noch von der Sorge, wenn ich in einer systemischen Stellung bin, dass es eine Gruppe ist, in der ich mich nicht äußern mag. Aber das ist genau die Heilung in meinen Augen. Gruppensystemische Aufstellungen sind extrem heilend. Und das trage ich dann auch mit mir mit. Ich habe das so oft schon selber erlebt. Also ich rede hier nicht in den hohlen Raum hinein, sondern ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das benötigt, damit ich mich heile. Und ich finde es wunderbar, dass es diese Angebote gibt. So, und jetzt trage ich das einfach mal weiter in die Zukunft. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht unbedingt einen neuen Gemeinschaftsbegriff benötigen. Aber es geht eh schon in neue Formen der Gemeinschaften hinein, die wir heute einfach aus unserer heutigen Zeit transportieren müssen. Das Familienbild verändert sich. Das heißt, es gibt jetzt sogenannte Mehrgenerationengemeinschaften und so weiter. Der Jürgen möchte gern noch was sagen. Der darf das. Nein, nein. Jetzt sollten wir zu den Hinweisen, Tipps und Terminen kommen, wenn ich auf die Uhr schaue. Die reißen mich gerade raus. Ja, ja. Sorry. Ja. Da fange ich aber mal an, würde ich sagen. Ja, aber erstmal vielleicht der Hinweis, das war unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Reihe von Mehrankündigungen. Und deswegen war auch diese Musik so bewusst gewählt, nicht nur, dass wir gerne in die Sterne schauen, um hier eine Erweiterung unseres Beweges zu bekommen, sondern auch, weil sie so schön ein bisschen schon weihnachtlich angeklungen hat. Aber jetzt beginn mal. Ah, das heißt tolle Überleitung. Wir haben nämlich ein adventliches Beisammensein für Sie, und zwar an diesem Samstag. Nur in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr. Im Theater Heppel und Ettlich, das ist im ersten Stock des Drugstore in Schwabing in der Feilitzstraße 12. Wir haben uns gedacht, wir stellen dort noch einmal den Film von Gabriele von Moers vor mit dem Titel Kann man Frau? Und wir haben als große Glück einen Musiker in unserer Gruppe zu haben, der einen Grundeinkommenssong geschrieben hat, den wir da vorstellen und noch seine eigene Musik dazu. Wir persönlich liefern die Plätzchen, damit sie was Süßes in den Nachmittag nehmen können. Die Getränke gibt es dort. Es ist der Eintritt frei. Wir freuen uns über einen Unkostenbeitrag. So, das 53. BGE-Café findet statt am Samstag, den 6.12.2014 von 13 bis 15 Uhr im Rubin Phoenix, Müllerstraße 46. Und vermutlich wird im Januar, wird vielleicht keins stattfinden, weil es würde auf den 1. Januar bzw. 6. oder sowas fallen in die Zeit. Aber das werden wir vielleicht irgendwie noch mal irgendwo nachliefern können. Dann die Treffen der Grundagrareinkommensinitiative. Da haben wir zum einen das Treffen der AG Paradigmenwandel im Dezember, und zwar am Mittwoch, den 3.12. Von 19.30 Uhr bis 20 Uhr, Ort Nikolaistraße 17 in München-Schwabing. Und der entsprechende Januartermin ist am 7. Januar. Genau, ich mache weiter mit der Organisation. Das erste Treffen ist im Dezember am Dienstag, den 2. sowie am 17.12. jeweils von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Der erste Termin, ach, das sehe ich gerade hier, ist am 2.12. ist es in der Seidelvilla im Nikolaiplatz 1b. Das zweite Treffen, 17.12., ist in der Nikolaistraße 17. Dort treffen wir uns dann auch am 21. Januar. Nächsten Jahres. Dann die Gruppe BGE4U wird sich treffen am 18.12. von 19.30 Uhr bis 20 Uhr im Eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude, zweiter Stock wohl, Raum üblicherweise wie im Aushang. Und dieses Treffen im Januar wird am 15.01.2015 stattfinden. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen. Stopp, das funktioniert leider nicht. Das sagen wir nämlich immer gerne hier am Ende von der Sendung. Aber leider ist im Moment wegen technischen Problemen unser Server offline. Also deswegen vertrösten wir Sie auf etwas später, wenn Sie dann wieder die Domain aufsuchen können, www.grundeinkommen-münchen.de. Zum Ausklang hören wir jetzt den Interpret Kai Engel mit dem Titel Embracing the Sunshine. Ja, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Die Redaktion hatten Sabine Heißner, Jochen Balzer und Jürgen Greiner, in der Technik Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Wiederholung der Sendung bei Lora am kommenden Mittwoch, den 2. Dezember von 9 bis 10 Uhr auf DAB+. Genau, und der Termin für unsere nächste Sendung ist im nächsten Jahr, am 28. Januar 2015. Und hier hören Sie jetzt auf Lora die Sendung des Bündnisses gegen Rassismus und Krieg. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Alle beide ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genau, und grüßen Sie und freuen uns, Sie wieder zu hören. Bis dann, tschüss. Einen wunderschönen Rutsch in das neue Jahr.